Und es waren Hirten in derselbe Gegend auf dem Felder bei den Hirten, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und siehe, des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchteten um sie.